Tarek Amir über die neue Plattform Timeline von Facebook. Am Telefon begrüße ich jetzt Pavel Meyer. Er ist Softwareentwickler, aktiv im Chaos Computer Club und frisch gewählter Abgeordneter der Piratenpartei im Berliner Abgeordnetenhaus. Guten Tag, Herr Meyer. Ja, guten Tag. Werden Sie auch Ihr Leben auf Timeline für uns alle erzählen demnächst? Nein, wahrscheinlich nicht in der Form. Warum? Wobei, warum? Ich denke, Privatsphäre ist was ganz, ganz Wichtiges im sozialen Umgang mit anderen. So Privatsphäre, das ist so eine Menge von Geheimnissen, die man hat, und gegenüber unterschiedlichen Menschen hat man eben unterschiedlich viele Geheimnisse, und so die Privatsphäre bestimmt halt auch so die soziale Nähe oder Ferne zu anderen Menschen, und darauf möchte ich jetzt nicht verzichten, auszudrücken, dass mir manche Menschen näher sind als andere. Aber wie finden Sie diese Entwicklung generell, die ja durchaus in der Logik von Facebook-Fans steht, die immer noch mehr voneinander wissen wollen, eine immer engere Gemeinschaft anstreben? Ja, gut, also grundsätzlich bin ich der Meinung, und auch ich glaube, dass so sehen das auch die meisten Piraten, dass wir die Menschen nicht vor sich selbst schützen wollen und müssen. Also wer so etwas tun möchte, der soll das auch gerne tun können. Eine Sache ist natürlich, dass es schon weitgehende Rechte geben sollte, die Dinge auch wieder löschen zu können. Na gut, das ist natürlich so ein ganz heikler Punkt. Aber ich meine, zum Beispiel wäre ja vorstellbar, dass die Piratenpartei sich auf Timeline vorstellt. Wir waren gerade frisch geboren als Partei sozusagen im Abgeordnetenhaus. Jetzt geht's los. Erste Babyfotos, dann täglich aktualisiert bis zur Bahre. Vielleicht nicht so bald, aber bis zur oder bis zur Regierungsbeteiligung. Wäre das nicht ein Projekt, das Ihre Mitglieder toll fänden? Ja, das ist aber noch eine andere Dimension. Das machen wir ja auch, allerdings wahrscheinlich nicht oder nicht auf Facebook, sondern mit eigenen Medien. Wir haben ja jetzt auch einen Fraktionsblog begonnen, wo wir das dokumentieren, und überhaupt, gestern wurde ja unsere zweite Fraktionssitzung auch wieder live übertragen. Da haben 500 Menschen im Video zugesehen und 1500 andere den Audiostream gehört. Also was jetzt unsere politischen Aktivitäten angeht, wo wir Dinge machen, die von öffentlichem Interesse sind, soll das natürlich auch öffentlich sein. Aber es gibt eben auch Dinge, so die sind privat und die sollten auch privat bleiben, beziehungsweise da sollte jeder dann frei entscheiden können, was privat ist. Ja, aber Sie haben ja vorhin schon gesagt, also wir wollen unsere Mitglieder, Wähler nicht vor sich selbst schützen. Aber man müsste sie ja vielleicht auch warnen. Ich meine, viele, vor allem junge Menschen, haben die Piratenpartei auch gewählt, weil sie eine weitaus positivere Einstellung zum Internet, zum darin ausgedrückten Freiheitsgedanken hat als die etablierten Parteien. Aber wie verträgt sich sozusagen Ihre politische Einstellung, die Sie jetzt doch durchaus kritisch äußern, also mit dieser Mentalität der Piratenwähler? Wie gesagt, wer das tun möchte, kann das, und der braucht dafür ja auch nicht Facebook. Also man kann ja niemanden davon abhalten, auch einfach einen eigenes Blog aufzusetzen und dort alles über sich preiszugeben. Es gibt auch Menschen, die seit Jahren mit einer Kamera herumlaufen und tatsächlich eine Aufzeichnung ihres ganzen Lebens öffentlich machen. Das ist zwar nur eine Randerscheinung. Was das Warnen angeht vor solchen Dingen, ist natürlich schon wichtig, klar zu machen, dass Informationen oder Wissen über andere auch eventuell Macht über andere verleiht, und dass man dort auch tatsächlich an manchen Stellen aufpassen muss, was man von sich preisgibt, weil man sich sonst der Manipulation aussetzt. Sie sind Jahrgang 1965, Herr Pavel, ja. Also nicht unbedingt ein junger Pirat mehr, aktiv auch im Chaos Computer Club, der ja auch sehr kritisch also mit den Entwicklungen im Netz umgeht. Also ich rechne Sie eher der Generation so zu, die von George Orwell sozialisiert wurde. Also von Big Brother geht es jetzt, wie es eine Zeitung geschrieben hat, zu Big Mama. Inwieweit sehen Sie eigentlich in Ihrem Umfeld mit Ihren Wählern, auch Ihren Wahlveranstaltungen in der letzten Zeit, hier dann doch immer diese wieder oft angesprochene Sorglosigkeit der jungen Generation oder eine ganz andere Art von Bewusstsein im Umgang mit dem Netz, also eben nicht mehr George Orwell, sondern Big Mama, Mama schützt mich, ist doch schön. Ja, zum einen ein wichtiger Unterschied auch noch ist die Freiwilligkeit an der ganzen Sache, also im Unterschied zu der Vorratsdatenspeicherung beispielsweise, wo man nicht Nein sagen kann, sondern wo Daten dann unterschiedslos erfasst werden. Das ist vielleicht noch die eine Sache. Ansonsten die Warnung, also ich habe auch in der Vergangenheit öfter vor Schulklassen geredet und dort einfach aufgeklärt, und das bezieht sich aber nicht nur auf Facebook, sondern generell jedes Foto, was man mit einer Digitalkamera macht, jede Fahrt, die man mit einem Navigationssystem unternimmt, jede E-Mail, die man schreibt, oder jedes Posting, was man macht, da sollte man sich schon generell darüber im Klaren sein, dass viele Dinge, also dass eigentlich alles, was aufgezeichnet ist, nicht nur potenziell öffentlich werden kann. Das heißt, das, was ich immer empfehle zu sagen, ist, Dinge, von denen man nicht will, dass sie an die Öffentlichkeit geraten, sollte man erst gar nicht aufzeichnen oder aufschreiben. Aber müssten Sie dann als Partei nicht auch dann wirklich vor Timeline, zum Beispiel jetzt dieser neuesten Entwicklung, die natürlich also groß medial angekündigt wird und euphorisch begrüßt wurde schon allenthalben von manchen Medien, jetzt geht also wirklich eine ganz neue Geschichte los, müssten Sie nicht als Partei auch davor warnen? Vorhin sagten Sie selber, die Sachen werden nicht mehr gelöscht. Das heißt also, wenn ich jetzt anfange, meine Biografie zu schreiben, die nächsten 20, 30 Jahre, ist da alles drin. Ja, gut, mit dem Löschen, da gibt's natürlich dann auch unterschiedliche Rechte in unterschiedlichen Ländern. Das wird sicherlich auch noch spannend werden. Also in Deutschland haben Sie zum Beispiel auch das Recht auf Löschung der Daten oder zumindest auf Sperren, dass sie nicht mehr öffentlich zugänglich sind. Und tatsächlich ist es auch so, dass man schon Dinge, die nicht von allgemeinem Interesse sind, auch wieder aus dem Internet herausbekommt. Manche Dinge natürlich, wenn sie interessant sind, sind da tatsächlich für immer drin. Aber da ist es eher wichtig, die Rechte zu stärken, dass die Dinge nicht weiter verbreitet werden dürfen. Aber da gibt es im Moment über allgemeine Persönlichkeitsrechte doch sehr viel Handhabe, die Dinge auch wieder aus dem Netz zu bekommen. Ihre Partei ist auch eine konsumkritische Partei. Facebook ist ein kommerzielles Unternehmen, hat jetzt angekündigt, sich auch im amerikanischen Wahlkampf zu engagieren. Ich meine, mit dieser Usermacht im Rücken ist das doch nicht zu unterschätzen eigentlich. Muss man nicht allmählich anfangen, Facebook politisch zu kritisieren, Herr Mayer? Ja, gute Frage, wobei ich erstmal pauschal sagen würde, dass die Massenmedien, wo es wirklich einen Sender gibt und ganz viele Empfänger, da eher problematischer sind als Facebook, wo es dann doch eine große Pluralität von Meinungen auch gibt und wo aus meiner Sicht die Manipulationsgefahren wesentlich geringer sind als beim althergebrachten Rundfunk oder Fernsehen. Ja gut, ich meine, die Pluralität der Medien, die haben wir ja natürlich, man kann immer vergleichen, nur wenn ein Mark Zuckerberg sich entscheidet, sagen wir mal, sich für den republikanischen Kandidaten zu engagieren, dann wird das, glaube ich, wirklich ein anderes Boot sein, oder? Mark Zuckerberg ist ja nicht unbedingt jetzt der einzige große Held oder der mit den meisten Followern. Also ich glaube nicht, dass dort seine Macht oder im Internet die Macht so groß wird. Problematischer sind da andere Entwicklungen, wie beispielsweise im Zusammenhang mit Apple, wo mit technischen Mitteln oder über Technologie wiederum Macht ausgeübt wird. Aber so den Meinungskampf im Internet, da sehe ich eher eine gewisse Waffengleichheit, solange nicht jetzt die Macht von, also solange Facebook nicht mit technischen Mitteln versucht, bestimmte Leute oder Gruppen zu bevorteilen oder zu benachteiligen oder dort beginnt zu zensieren oder andere Dinge zu tun. Timeline von Facebook. Aus politischer Sicht der Piratenpartei, das war der Berliner Abgeordnete Pavel Meyer. Ich danke Ihnen für das Gespräch, Herr Meyer. Danke. Ja. Deutschlandradio Kultur.